Trackstar Mix Mission 06 bei Sunshine Live, 95. Stunde. Es werden noch viele, viele weitere Stunden kommen. Bis 246 werden wir aufwärts zählen. Erst dann ist die Mix Mission 06 vorbei. Aber vorher werden wir noch Neujahr feiern. Und bevor wir Neujahr feiern, werden wir noch was ganz anderes feiern. Heute Abend richtig fette Party. Welcome to the Club, der Christmas Rave im Rahmen der Trackstar Mix Mission. Wir werden 8 Stunden lang übertragen. Das ist die längste Live-Übertragung im Rahmen der Mix Mission 06. Der Trackstar Mix Mission 06, sorry, so viel Zeit muss sein. Techno Boy wird heute Abend an den Decks stehen. Floorfiller, Starsplash, Arca Frankie Tunes, DJ Shock, der Clubbing Man natürlich, Sequenza, Voodoo und Serrano, Glutonium Boy, Melanie Dietria, DJ Goldfinger, DJ Houseflow, Soda Freak, Frank Raven, DJ Vark, DJ Coco Face, Central 7, J-Frog wird da sein, Oscar De La Fuente, die Dancefloor Saints und Stefano Prada. 3 Floors, ein Housefloor, ein Mainfloor und ein Hardstylefloor. Geht richtig zur Sache. Um 22 Uhr schalten wir rüber ins Kinky Palace nach Sinsheim. Ihr könnt live dabei sein. Es gibt extra ein Kontingent von 1000 Tickets, was für die Abendkasse zurückgehalten worden ist. Also könnt ihr ruhigen Gewissens heute Abend noch hinfahren. Solltet allerdings nicht zu spät kommen. Es ist ziemlich gut gelaufen im Vorverkauf. Das wird also ein ultra fettes Event werden. Hört ein Mix von Markus Schulz. Gebürtiger Deutscher, lebt mittlerweile in Florida. Eins seiner berühmten Projekte ist das Global DJ Broadcast. Das ist eine eigene Internet-Radio-Show, die er selber ins Leben gerufen hat, wo er regelmäßig hervorragende DJ-Mixe laufen lässt. Ansonsten natürlich anerkannt guter Produzent, Remixer, lässt es gut gehen in Florida. Alle Infos über ihn findet ihr auf seiner Webseite www.markusschulz.com. Und bis um 17 Uhr ist er für euch noch in the Mix hier bei Sunshine Live im Rahmen der Trackstar Mix Mission 06. Die Trackstar Mix Mission 06. This is Sunshine Live. Powered by Trackstar, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Trackstore Mix Mission 06, 95. Stunde. In the Mix Markus Schulz, Producer und DJ. Weltweit anerkannt. Zum ersten Mal, glaube ich, bei der Trackstore Mix Mission. Eure Messages, die reingekommen sind. Ich grüße alle meine Partykumpels aus Gronau, besonders Dennis Seppel und den Chris. Grüße auch an das Sunshine Live Team. Macht weiter so. Lena wollte noch sagen, dass ich dich über alles liebe. Euer Daniel. Hallo Sunshine Live Team. Wollte den Alex und den Rocker aus Villingen grüßen, die gerade vor dem PC sitzen und die tolle Sunshine Live Musik genießen. Die Mucke ist einfach spitze. Macht weiter so. Viele Grüße von Arthur aus Unterkirnach. Hi, ihr Trackstore Mixer. Schöne Weihnachtsgrüße aus Aschaffenburg von Jürgen. Sehr angenehme Musik, die ihr da zusammen mischelt im Radio. Was vorhin angesprochen wurde bei Vio wegen Sendererweiterung, wäre schon mal angebracht, zumindest im Rhein-Main-Gebiet zwischen Darmstadt und Gießen und Wiesbaden. Aschaffenburg mal eure Sendelecks auf der 102,1 und 106 auszufüllen, sodass man euch auf einfachem Weg unterwegs hören kann. Hessen braucht einen starken Elektrosender, da es da eh nur ziemliches Flachfunkradio gibt, wenn das deine persönliche Meinung ist. Ja, wir sind da ständig dran, natürlich da was zu tun, aber es ist nicht so einfach, lieber Jürgen, sonst hätten wir da schon längst agiert, aber da haben viele Leute mitzureden, nicht nur wir von Sunshine Live und deswegen ist es nicht so einfach. Na, meine eigentliche Frage ist diese Werbung, unter bodylounge.de finde ich nur so eine Sport- und Fitnessseite, aber keine in der Art wie MySpace. Habt ihr den genauen Link zu der Seite, der auch funktioniert? Gruß Jürgen. Jürgen, schreib mal Body nicht B-O-D-Y, sondern B-U-D-D-Y und dann Minus und dann launch.de, dann wird wesentlich besser funktionieren. Okay? Hallo, liebes Sunshine Live Team. Ich wollte nur mal schnell die Gelegenheit ergreifen, alle zu grüßen, die mich kennen und im Speziellen den Martin. Sag mal, was geht heute Abend noch so? Noch einen erholsamen zweiten Weihnachtsfeiertag. Muschi war das. Schöne Mail von Muschi. Und noch eine Mail. Hallo, liebes Sunshine Live Team. Ach, das war auch wieder die von Muschi. Nee, jetzt haben wir sie alle durch. Okay. Eure Grüße an message@sunshine-live.de, dann werden wir sie hier zum Besten geben. message@sunshine-live.de, eure Grüße zur Trackstore Mix Mission aus 6. We'll be right back.